Alles war ein Spiel. Nur noch einen Schritt und wir sind am Ziel. Warum zögerst du noch? Du hast auch gesagt, das ist alles nur ein Spiel. Spring! Versuch sie loszureißen, während ich dir mit Kleinigkeiten wehe.